»Nein«, sagte einer, als Bastian ihn deshalb befragte, »uns fehlt keiner. Worüber sollten wir klagen?« Der Einzelne zählte bei ihnen nichts, und da sie sich nicht unterschieden, war keiner unersetzlich. Aber Bastian wollte ein Einzelner sein, ein Jemand, nicht bloß einer wie alle anderen. Er wollte gerade dafür geliebt werden, dass er so war, wie er war. In dieser Gemeinschaft der Iskanari gab es Harmonie, aber keine Liebe. Er wollte nicht mehr der Größte, der Stärkste oder der Klügste sein. Das alles hatte er hinter sich. Er sehnte sich danach, so geliebt zu werden, wie er war, gut oder schlecht, schön oder hässlich, klug oder dumm, mit all seinen Fehlern oder sogar gerade wegen ihnen. Aber wie war er denn? Er wusste es nicht mehr. Er hatte so vieles in Phantasien bekommen, und nun konnte er unter all den Gaben und Kräften sich selbst nicht wiederfinden. Von da an beteiligte er sich nicht mehr am Tanz der Nebelschiffer. Er saß ganz vorn im Bug und blickte über den Skydan alle Tage und manchmal auch die Nächte hindurch. Und endlich war das andere Ufer erreicht. Das Nebelschiff legte an, Bastian bedankte sich bei den Iskanari und ging an Land. Es war ein Land voller Rosen, Wälder von Rosen in allen Farben, und mitten durch diesen unendlichen Rosenhag lief ein geschwungener Pfad. Bastian folgte ihm.